bin ich eigentlich noch? Bin als dumm, such aus keinem Grund noch einen dümmeren Grund verlegen. Ich kümmere mich drum. Hahaha, meine Sinne sind einfach weg, als zünde ich rum. Ich check es nicht, woher kommt die Dummheit? Überlecken, weiß nicht, warum's nicht rund bleibt. Hier und da ein Unfall, nichts ist mehr gemeistert. Ohne das Fehler lerne ich nicht, was ich gezeigt hab. Einfach so geht es nicht, das hab ich mitbekommen, mich selbst zu belügen. Leute, was ist das schon? Eine Lüge verknüpft mit der nächsten, bitte lass das. Auch wenn es bei dir bisher immer so geklappt hat, von einem Tief ins Nächste. Das solltest du selbst wissen, ist sie von einem Lied zum nächsten. Das Schmerz kippen, denn es tut dich gut wie Schürf oder Schnittwunden. Es lässt sich nur kurz scheinen, die Scherben, die im Lichtfunkeln. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, da komm. Ja, schon. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, da komm. Ja, schon. Was ich hier beschreibe, ist keine Phase, sondern Zustand, der länger anhält und den ich nie besonders gut fand. Ruf an, Baby, Freundinnen oder Tratscher. Er sagt, dass ich verpeilt bin und dass man mich so mag, danke. Doch wer sich nicht ändert, bleibt sich nicht treu. Das ist bei weitem nicht neu, doch ich zeige es euch. Um im Gedächtnis zu bleiben, mit zu essen und Zeilen, aus denen du profitierst, über Geschäften mit Reichen. Das liegen die Fetzen und Teilchen, weil ich so verplant bin. Wird die Automatik wie bei Essen oder Martin. Ich fange geradeaus durch alle Städte und Straßen und darf wie beim Pokern immer die schlechteren Karten. Es fehlt die Orientierung. Wie soll ich zum Ziel kommen? Einfach so drauf los, von da halte ich mich so viel von. Ich bleib in seinem Vertrauen, schlag eine Richtung ein. Und das alles darum, dass nicht mehr so ist und bleibt. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, sag komm. Ja, schon. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, sag komm. Ja, schon. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, sag komm. Ja, schon. Ich versuch damit klarzukommen, doch tu es nicht. Damit klarzukommen und das ist nicht genug für mich. Versuch damit klarzukommen, dass ich nicht klarkomme. Junge, ist alles so verplant, sag komm. Ja, schon.